2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe, heute mit dem Politökonom Berthold Steinke. Heute sprechen wir über Rüstungskeynesianismus. Hallo Berthold, herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich, da zu sein. Berthold Steinke hat Sozialwissenschaften und politische Ökonomie studiert, ist als Referent und Autor tätig und seine inhaltlichen Schwerpunkte sind marxistische und keynesianische Theorie. Momentan beschäftigt er sich schwerpunktmäßig mit den ökonomischen Folgen der deutschen Aufrüstung. Berthold, wir wollen uns der Frage der Aufrüstung mal ein bisschen über die Theorie nähern. Karl Marx schrieb in den Grundrissen, dass Krieg ökonomisch dasselbe ist, als wenn die Nation einen Teil ihres Kapitals ins Wasser würfe. Was genau bedeutet das aus marxistischer Perspektive? Warum ist das so zentral für das Verständnis der ökonomischen Effekte von Rüstungsaufgaben? Also vielleicht sollte man vorwegstellen, dass sich Marx nie ausdrücklich mit der ökonomischen Bedeutung von Rüstungs- und Militärausgaben beschäftigt hat. Aber er hat viel dazu geschrieben, was, oder auch nicht viel, aber immerhin ein bisschen dazu, was unreproduktive Güter anbelangt. Und als solche könnte man vielleicht auch Rüstungsgüter einordnen. Also da gibt es so eine Debatte in den 70er und 80er Jahren, die in der Prokla geführt wurde. Jörg Hufschmid war dann ein ganz bekannter Marxist, der die irgendwie beeinflusst hat, und der hat versucht, Rüstungs- und Militärausgaben eben als Form von Ausgaben für unreproduktive Gebrauchsgüter einzuordnen. Genau, und im Grunde sind unreproduktiv laut Marx Gebrauchsgüter, wenn sie nicht erneut in den Produktionsprozess einfließen. Das bedeutet, sie produzieren keine Lebensmittel zum Erhalt der Arbeitskraft, also die man halt zu sich nimmt, um dann seine Arbeitskraft zu reproduzieren, und auch keine Produktionsmittel im Sinne von Maschinen und Geräten sowie Rohstoffen und Zwischenprodukte. Sie haben daher keinen Gebrauchswert für den Reproduktionsprozess. Um das sich deutlich zu machen, habe ich ein kleines Beispiel mitgebracht, nämlich ein Kampfflugzeug, das transportiert keine Passagiere, bringt keine Ernte ein und heilt keine Verletzten. Trotzdem bindet es enorme finanzielle Ressourcen und eben auch natürliche Rohstoffe und Fachkräfte, die eben alle an diesem Flugzeug beschäftigt sind, es produzieren, es warten, es benutzen und so weiter. Aber es ist ökonomisch in diesem Sinne wertlos. Also es hat eben diesen Zweck im Krieg, aber sonst steht es halt meistens herum und vielleicht wird es dann nochmal einmal am Tag der Bundeswehr so vorgeführt. Aber im Endeffekt hat es für den ökonomischen Produktions- und Reproduktionsprozess wenig Bedeutung. Ja, und das ist insoweit problematisch, dass wenn nämlich dann Soldaten und anderes Militärpersonal aus dem zivilen Bereich abgezogen werden, wo sie zuvor einer produktiven Arbeit nachgegangen sind, hören sie dann mit der Wertschöpfung auf. Also zum Beispiel Ingenieure, die damit beschäftigt sind, Züge für die sozial-ökologische Transformation zu bauen, machen dann auf einmal irgendwelche Panzer, die halt eine weitaus schlechtere Umweltbilanz haben und dazu halt nicht dafür gütig, nicht dafür brauchbar sind, zivile Sachen zu vollbringen. Ja, und solange man halt davon ausgeht, dass eben die Lebensmittel so wie vorher produziert werden, also Marx tut das in dem Sinne, dass er meint, den Arbeitskräften müsste immer so viel Lohn ausgezahlt werden, dass es zur materiellen Reproduktion braucht, dann muss die Gesamtmasse des produzierten Mehrwerts sinken, weil es zulasten der Produktionsmittelproduktion gehen muss, bei den Lebensmitteln, da kann man schwer kürzen. Man kann die Leute ja nicht verhungern lassen, also muss man da bei den Produktionsmitteln ran. Aber solche Produktionsmittel braucht man eben. Also neue Maschinen und Geräte sind nicht nur wichtig, weil die alten verschleißen, sondern auch, weil sie für ja bestimmte Bedürfnisse, für bestimmte Ziele, die man gesellschaftlich hat, nützliche Dinge, werden die gebraucht. Sind da sozusagen beim zweiten Band vom Kapital jetzt bei dem Reproduktionsschemata? Ich glaube, Marx hat das schon ein bisschen ausgearbeitet, aber vor allen Dingen an so Luxuskonsumtion. Ne? Also ja. Eigentlich könnte man sagen, Militäraufrüstung und so weiter und so fort ist also rein, was die Reproduktion angeht, unnützer Luxus. Wie so ein Porsche von irgendeinem so Bourgeois oder so. Ja, wenn man das so formulieren möchte, dann ja, es passt eben gut in die gleiche Kategorie, das stimmt. Daher finde ich es auch nicht falsch, das irgendwie zu übertragen und wenn man dann diese Analogie ziehen möchte mit dem Porsche und dem Panzer, dann ist es vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber schon ganz treffend. Genau, also sozusagen Verschwendung. Jetzt hast du dich natürlich auch mit Keynes auseinandergesetzt und Keynes wiederum sagt in der General Theory von 1936, wenn das Schatzamt alte Flaschen mit Geldscheinen füllen, sie in stillgelegten Kohleminen in geeigneter Tiefe vergraben und diese dann mit Stadtabfällen auffüllen würde. Und wenn man es der privaten Wirtschaft überließe, diese Flaschen wieder auszugraben, dann gäbe es vermutlich keine Arbeitslosigkeit mehr und das reale Einkommen der Gesellschaft wäre wahrscheinlich deutlich höher als heute. Also ein bisschen Hauptsache, es fließt irgendwie Geld und es wird beschäftigt und dann wollte Keynes letztlich damit zeigen, dass es weniger auf den Zweck der Ausgaben ankommt, also was wir jetzt gesagt haben beispielsweise, dass es irgendwie sinnvoll sein muss, sondern es kommt bei ihm rein darauf an, dass überhaupt investiert wird und selbst völlig unsinnige Aktivitäten können wirtschaftlich wirksam sein, wenn sie Einkommen erzeugen, das wiederum ausgegeben wird und so über den sogenannten Multiplikatoreffekt sozusagen neues Einkommen schafft. Der Multiplikatoreffekt bei Keynes beschreibt wie eine zusätzliche Nachfrage, zum Beispiel danach, dass der Staat gerne möchte, dass man Flaschen mit Geldschein oder Stadtabfälle aus einer Kohlemine ausbuddelt, bewirkt, dass es eine größere Einkommenssteigerung gibt als jetzt rein das, weil das zusätzlich verdiente Geld weiter ausgegeben wird und so mehrfach Einkommen schafft. Also der Arbeiter, der das dann ausbuddeln muss, muss dann auch irgendwie wieder was kaufen und dann so weiter und so fort. Und das ist ja so ein bisschen dieser Effekt, auf den der Rüstungskeynesianismus jetzt setzt, wo ja auch jetzt irgendwie ganz viele Leute, die sonst immer sehr für Austerität sind, irgendwie dafür sprechen, dass es ja dann doch irgendwie sinnvoll ist, jetzt Panzer und so Flugzeuge und Co. zu kaufen. Teilweise auch von linken Ökonomen wird das dann als irgendwie ein positiv für die Wirtschaft gefeiert. Inwiefern widersprechen sich hier Marx und Keynes und wer von beiden hat da recht? Hey, ich würde sagen, da kann Keynes auf jeden Fall einiges von Marx lernen, weil Marx ja in diesem eingänglichen Zitat schon sagt, okay, eigentlich so Militärausgaben sind relativ sinnlos, was jetzt die ökonomische Funktion anbelangt, vielleicht nicht die politische, aber die ökonomische Funktion. Und Keynes sagt eigentlich, der Zweck ist egal, wofür es ankommt. Hauptsache, die Leute machen irgendwas und das kann halt dann im wahrsten Sinne des Wortes halt auch so eine Scheißarbeit sein, wie er da sarkastisch in diesem Zitat beschreibt. Aber Keynes, wenn man heute über Keynes spricht, dann hat das viel mit effektiver Nachfrage immer zu tun. Und wenn man es irgendwie diesen Gedanken darauf ausweitet, kann man ihn quasi nochmal retten, würde ich sagen. Bei effektiver Nachfrage spricht man von dem Teil der Nachfrage, die auch tatsächlich realisiert wird, also in der gängigen Ökonomie, also in der Neoklassik, macht man das für gewöhnlich nicht. Also da gibt es Angebot und Nachfrage, aber ob diese Nachfrage zahlungskräftig ist und ob sie letztlich auch realisiert wird, das wird da nicht gefragt. Keynes tut das schon. Und bei privaten Haushalten ist eben diese effektive Nachfrage der Konsum Nur die Frage ist, was soll denn eine Gesellschaft konsumieren, die nur damit beschäftigt ist, sinnlosen Tätigkeiten nachzugehen, wie Flaschen mit Stadtabfällen zu vergraben? Also stellen wir uns vor, Arbeitslose werden mehr und mehr diesen Arbeiten zugeführt, dieser sinnlosen Vergrabung von irgendwelchen Dreckabfällen. Dann kriegen sie zwar zusätzliches Lohneinkommen, aber gleichzeitig produzieren sie ja nichts, was sie konsumieren könnten. Im Endeffekt haben wir dann einen sogenannten Nachfrageüberhang. Also, weil Gebrauchswerte für die materielle Reproduktion knapp werden. Man kann diese Flaschen nicht mehr verwenden. Also man kann sie nicht essen. Man kann vielleicht es trinken, ist aber nicht so gut. Aber prinzipiell sind sie gebrauchswertlos. Und das Problem ist, wenn wir halt immer mehr solche nutzlosen Tätigkeiten haben, haben wir andererseits halt Leute, die trotzdem ein Einkommen haben, und wenn dann eben die nützlichen Sachen knapp werden, erhöhen Unternehmen in der Regel ihre Preise, weil dann halt zu viel Nachfrage ist. Und insofern kann das schon zur Inflation führen. Und so ist es dann eben auch bei Rüstungsgütern. Also wenn man jetzt im marxischen Sinne diese Leute aus produktiven Tätigkeiten abzieht, wo sie Mehrwert schaffen, oder man rekrutiert sie aus der sogenannten industriellen Reservearmee, also die Arbeitslosen, wie sie bei Marx genannt werden, und dann integriert man sie in die Rüstungsindustrie, dann produzieren sie dort Waffen und Munition. Aber diese können sie ja leider nicht essen. Und wenn sie dann sogar nicht nur aus der Arbeitslosigkeit sozusagen befreit werden durch diesen Job als Rüstungsproduzent, sondern tatsächlich einer produktiven Tätigkeit abgeführt werden, dann sinkt die Wertschöpfung zusätzlich. Und das ist eben, wie gesagt, für die Geldwertstabilität eine Gefahr. Ja, das war ja, glaube ich, auch, das hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch kurz besprochen, dass während der großen Kriege, wo sozusagen auch so massenweise Rüstungsgüter in den USA oder beispielsweise in Deutschland produziert worden sind, hat dann ja der Staat ganz stark auch darum geworben, dass dann irgendwie so Rüstungsanleihen gekauft werden. Und ich erinnere mich, mal gelesen zu haben in einem Buch über die Wirtschaft und Nationalsozialismus, dass sozusagen schon die Aufrüstung vor dem Zweiten Weltkrieg, dass zum Beispiel diese VW-Gutscheine so eine Möglichkeit waren, Liquidität aus, also die Löhne, die realen Löhne sind ja gesunken unter den Nationalsozialisten auch schon vor dem Krieg, aber trotzdem sozusagen war der Lebensstandard, der ist nicht gestiegen und es gab trotzdem zu viel Geld, und dann haben diese VW-Gutscheine beispielsweise auch als so eine, also man hat irgendwie so Sparpläne machen können, um dann irgendwann den Volkswagen dann kaufen zu können. Ja. Also Anschub finanziert wurde es durch die Enteignung der deutschen Gewerkschaften, durch den ADGB. Aber um dann dieses Werk aufzubauen, brauchte man noch mehr Geld. Und dann hat man so Sparpläne machen können, irgendwie 5 Reichsmark im Monat für irgendwann dann eben ein eigenes Auto. Und das ist aber alles direkt in die Rüstung geflossen. Und genau, also man muss dann tatsächlich noch irgendwie Liquidität sozusagen der Lohneinkommen vom Markt ziehen, damit das irgendwie einigermaßen aufgeht. Genau. In den USA war es sogar recht erfolgreich. Da gab es diese sogenannten Kriegsanleihen. Die waren jetzt nicht wie Staatsanleihen zur Finanzierung von Ausgaben nützlich, sondern um eben sozusagen die Ersparnisse anzuziehen, die sonst in den Konsum geflossen wären, und so quasi die Nachfrage zu drosseln und dann eben darauf abzuzielen, dass die Leute dann erst nach dem Krieg sozusagen von der Kriegsrendite profitieren. So, also das ist dann sozusagen Versprechen auf die Zukunft, ist eine Art Spekulation auch, die dann ausgezahlt wird, die sich dann im Siegesfall sozusagen rentieren sollen. Also so wurde das auch ideologisch irgendwie beworben als sozusagen nationaler Dienst, als patriotischer Dienst. an dem Vaterland und als ja als Unterstützung auch der Aufrüstung ja propagiert, wobei im Endeffekt wurde das über Schulden finanziert. So, dazu war natürlich nicht nötig, dass da irgendwelche Anleihen ausgegeben wurden, aber so wurde es zumindest propagiert und dann eben mit dem Zweck, überschüssige Nachfrage abzuziehen. Ja. Und dann jetzt sind wir ja gerade in einer Situation, apropos Schulden, wo die Bundesregierung die Schuldenbremse für Rüstungsausgaben faktisch ausgehebelt hat. Also bis zu 1% wird es aus dem regulären Haushalt genommen. Alles, was darüber für Aufrüstung, Zivilschutz, Geheimdienste und den ganzen anderen unnützen Krempel ausgegeben wird, das geht sozusagen an der Schuldenbremse vorbei. Im Post-Keynesianismus gibt es da die Differenz zwischen sogenannter solider und einer funktionalen Fiskalpolitik. So, also solide wäre sozusagen Schuldenbremse, funktional, okay, die wird aber noch mit Ausnahmen gespickt, um bestimmte politische Ziele, zum Beispiel sich hochzurüsten, zu erfolgen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen genauer den Unterschied zwischen der soliden und der funktionalen Fiskalpolitik erklären? Ja, wenn ich es jetzt auf den Punkt bringen soll, dann wäre es im Grunde, dass sich solide Fiskalpolitik an monetären Kennzahlen, wie zum Beispiel der Schuldenquote oder dem jährlichen Defizit orientiert, und die funktionale Fiskalpolitik orientiert sich dann an realen Größen. Das heißt, wenn der Staat eine funktionale Fiskalpolitik verfolgt, geht es vor allem darum, das zu produzieren, was man braucht oder was er als brauchbar ansieht. Das ist ja auch immer eine Frage, ne? Inwiefern wer sieht was als brauchbar an, aber zumindest was der Staat dann als solches ansieht. Und nicht so sehr darum, was es kostet. Also diese monetären Größen sind zweitrangig. Genau, und das hört sich schon ein bisschen nach dem an, was zum Beispiel die Modern Monetary Theory schreibt, für die Lerner, der diesen Unterschied gemacht hat, eine wichtige Inspirationsquelle war. Der sagt nämlich, oder die MMT sagt, besser sollte ich das vorwegstellen, dass das, was ein monetärer Staat, ein monetär souveräner Staat an Ausgaben tätigt, prinzipiell keine monetären Limits hat, weil ein monetär souveräner Staat in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen kann. Er erzeugt sie ja selber. Also ein Staat müsste sich dementsprechend bei sich selber verschulden, und das ist rein logisch nicht möglich. Daher fällt dann die Frage, ob man sich etwas leisten kann oder etwas nicht leisten kann, hinüber. Also kann er so viele Währungseinheiten im Grunde schöpfen, also so viel Geld drucken, wie man umgangssprachlich sagt, wie er will, um alle Rechnungen, die funktionale Gebrauchswerte haben, zu begleichen. Also er kann alle Panzer bezahlen, er kann alle Kanonen bezahlen, er hat ja das Währungsmonopol und kann diese Geldeinheiten drucken. Und ähnlich, wahrscheinlich nicht bewusst, also dass das so ein Gedanke ist, aber sie kann nun doch, dadurch, dass sie die Schuldenbremse reformiert hat, also die Bundesregierung, kann sie in Lerners Sinne handeln. Nämlich jetzt sind alle Sicherheitsausgaben, die höher als ein BIP sind, ich weiß jetzt nicht, ob du schon gesagt hast, von der Schuldenbremse ausgenommen. Also schöpft der Staat quasi durch die Schuldenaufnahme so viel Geld, wie er möchte, um Rechnungen für zusätzliche Kanonen und Panzer zu begleichen und so die eigenen Ziele zu erreichen. Das ist in diesem Falle das neuerliche 5% Ziel der NATO, also 5% Ausgaben für Rüstung am BIP. Früher waren es noch weniger, da waren es mal 1,5, aber das wurde jetzt gesteigert. Das ist recht schnell gestiegen, die auch in der Debatte, ne? Also ich erinnere mich an jahrelang 2% war so das, was irgendwie wichtig war, ja. Und jetzt ging es ganz fix innerhalb von ein paar Monaten von auf 3, 4,5, 5. Ja. Und den Gläubigern, bei denen sich dann der Staat verschuldet hat, kann er eben auch mit zusätzlichen Schulden sozusagen ihre Forderungen begleichen. Und diesen Prozess nennt man im Fachjargon das Überrollen von Staatsanleihen. Um da nicht zu tief einzusteigen, würde ich das nicht so sehr ausführen, aber es geht im Grunde darum, dass der Staat immer wieder Anleihen ersetzt, also Staatsschuldtitel durch neue, und so kann er das halt auf ewige Zeit strecken. Und das ist so der Gedanke, der dann dahinter steht. Dann entwickelt sich natürlich, nimmt der Schuldenstand zu, so mal schneller, mal weniger langsam, je nachdem, wie schnell sich die Zinskosten entwickeln. Aber prinzipiell sind dann nach oben keine Schranken, außer er stößt natürlich an politische Regeln, wie zum Beispiel von der EU. Wenn die EU dann sagt, okay, Deutschland 60% des BIP an Schulden sind jetzt genug, dann kann die EU Sanktionen verhängen und hoffen, dass Deutschland damit aufhört. Aber Deutschland, und da kommt wieder die reale politische Macht hinzu, ist derzeit so mächtig, also hat in der EU so viel Einfluss, dass sie relativ weite Spielräume haben, was die Verschuldung anbelangt. Genau. Und genau, das ist es. Ja, die meisten MMT-Leute würden wahrscheinlich schon auch irgendwie bessere Ideen haben, wo man investieren sollte. Da geht es ja dann viel um die sozialökologische Transformation oder den Umbau irgendwie auf entsprechende, weiß nicht, Solar-, Windenergie, Ausbau der Infrastruktur, Bildung und so weiter und so fort. Aber das ist ja so ein bisschen auch der theoretische Zugang ist ja eigentlich schon auch, dass es egal ist, wofür man es machen kann, aber meistens stellen die sich was anderes vor, vielleicht zur Verteidigung der MMT-Vertreter, der deutschsprachigen zumindest. Ja, natürlich. Und wie ich schon gesagt habe, ist es eben nicht unproblematisch bei Rüstungsgütern, weil sie eben quasi die reproduktiven Gebrauchsgüter nicht erweitern und dadurch halt in gewisser Weise Schranken sind. Reale Schranken gibt's immer. Also egal, ob man es jetzt für Rüstung ausgibt oder für irgendwas, was auch im zivilen Leben sinnvoll ist. Man kann nicht ewig weit produzieren. Irgendwann sind die Arbeitskräfte alle, also die Wirtschaft ist ausgelastet, alle Leute sind integriert in den Arbeitsmarkt, man hat Vollbeschäftigung, die Löhne steigen und so weiter, und irgendwann kommt die Produktivität da nicht mehr hinterher. So, dann ist auf jeden Fall die Gefahr von Inflation immer vorhanden. Bei Rüstungsgütern ist es aber nochmal eine besondere Gefahr, ne? Und das ist vielleicht da der zentrale Unterschied. Ja. Ja, so ein bisschen kommen wir jetzt vielleicht mal ins Politische, nämlich was ist jetzt eigentlich der ganze Sinn dieser Sache? Und da reden wir mal über die Ziele, also die Ziele, die mit der derzeitigen Aufrüstungspolitik verfolgt werden. Ich würde vielleicht erstmal eine These in den Raum stellen, was den politischen Hintergrund angeht, und du kannst dann vielleicht deine Meinung dazu sagen, ob du das auch so siehst, ob du da andere Nuancen setzen würdest oder das komplett anders siehst. Ich würde sagen, wir erleben gerade eine Auflösung der globalen Wirtschaftsordnung zugunsten aufstrebender Akteure wie zum Beispiel China und zu Ungunsten des bisherigen Hegemons, also zum Beispiel die USA, der uns, in Anführungszeichen, also den europäischen, dem nordamerikanischen, den asiatischen Subimperialisten bisher immer die Handelswege freigeschossen hat, sprich der, die den Welthandel für uns organisiert und reguliert hat. Also mit Nordamerika meine ich dann zum Beispiel Kanada, Asien, Japan, Südkorea und so weiter und so fort. Russland würde ich da sogar ein bisschen rausnehmen, weil ich würde sagen, Russland kämpft gerade eher gegen einen fortgesetzten Abstieg und nicht so sehr um einen Aufstieg. Und es ist also eine Frage internationaler Konkurrenz und auf wessen Kosten die Profite gemacht werden können. Die USA befinden sich momentan im Niedergang, sind als globale Macht überdehnt. Das haben jetzt diverse Kriege in der Vergangenheit gezeigt, also Irakkrieg, Afghanistan und so weiter und so fort. Und sie haben natürlich auch riesige interne Probleme. Sie ziehen sich daher militärisch unter anderem aus Europa zurück, um ihre bisherige Stellung vor allem im Pazifik gegen ihren Hauptkonkurrenten China zu behaupten. Gar nicht erst seitdem Trump an der Macht ist, sondern Das hat schon mit Obama oder unter Obama angefangen. Trump hat es weitergemacht. Biden hat auch Trumps Politik fortgeführt und knüpft jetzt Trump wieder an seine alten Politik an. Die herrschenden Klassen der bisherigen Subimperialisten rüsten nun auf, um sich in die Lage zu versetzen, zukünftig selbst die Handelswege freischießen zu können und sozusagen zu kompensieren, was die USA an militärischen Kapazitäten abziehen. So meine These, deswegen jetzt auch so dringend, wir müssen jetzt ganz schnell aufrüsten, nicht nur mit Blick auf Russland, sondern perspektivisch auch schon mit Blick auf China. Wir haben ja auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass es öfters mal irgendwelche Flotteneinsätze rund um Handelsgüter und ähnliches gab. Also sprich, man vertraut einfach nicht mehr so sehr auf die Fähigkeiten und auf den Willen der Amerikaner, weil die Amerikaner auch diese Fähigkeiten Stück für Stück verlieren. Wie siehst du das? Was ist aus deiner Sicht das Ziel der derzeitigen Aufrüstungsbemühungen? Und im Vorgespräch hast du ja auch schon auf innenpolitische Funktionen dessen hingewiesen und vorhin auch so ein bisschen, kannst du da noch kurz drauf eingehen? Ja, ich würde sagen, also so eine außenpolitische und innenpolitische Dimension gibt es immer bei Aufrüstung. Also man muss ja sowohl die Leute irgendwie dahinter bekommen, dass sie eben diesen Kriegskurs verfolgen oder eben dafür eine Zustimmung bekommen. Also die Herrschenden wollen ja sozusagen ihr Projekt durchsetzen. Und die außenpolitische Funktion ist auch immer gegeben. Und das wird ja im Grunde in Deutschland vor allem dadurch kommuniziert, dass vor der russischen Gefahr gewarnt wird. Also dass Russland, wenn nicht morgen, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren, da gibt es ja sogar konkrete Abschätzungen, dass sie das bis 2030 tun würden, uns dann angreifen. Und diese Einschätzung hat meiner Meinung nach wenig mit Realität zu tun, weil auch ohne USA hat NATO-Europa noch etwa doppelt so hohe Militärausgaben wie Russland. Also gehen wir von diesem Fall aus, die USA machen America First und ziehen sich dann darauf zurück und machen das, wie du gesagt hast. Also sie konzentrieren sich dann noch mehr auf China und wollen dann nichts mehr in Europa, die Ukraine ist egal. Dann sollte die NATO eigentlich noch relativ gut aufgestellt sein. Und wir wissen ja, wenn ein NATO-Mitgliedstaat angegriffen wird, müssen da alle anderen Staaten satzungsgemäß diesem Staat beispringen. Trotzdem erfüllt die Aufrüstung auch eine wichtige innenpolitische Funktion. Wenn sich das Volk unter dem Banner der Kriegstüchtigkeit vereint, wie es jetzt immer wieder gefordert wird, gerät die soziale Spaltung prinzipiell in den Hintergrund. Das kommt gerade sehr gelegen, weil rezessionsbedingt die Bevölkerung mehr und mehr gespalten wird. Also wenige profitieren, vor allem die Rüstungsindustrie gerade. Während insbesondere die Lohnabhängigen die Rechnung für diese Verteilungskonflikte zahlen müssen. Und wenn dann Russland als latente Gefahr dargestellt wird, die jederzeit angreifen könnte, dann gilt diese sowohl für die Profiteure als auch für die Leidtragenden. Also es wird quasi suggeriert, es ist eine nationale Gefahr. Russland wird uns alle platt machen und dann müssen Arm und Reich zusammenhalten. Nur in dieser Logik gerät leider eine Sache in Vergessenheit, nämlich auch wenn es zum Krieg kommt, was ich persönlich für recht unwahrscheinlich halte, sind es nicht die Fabrikherren oder die bellizistischen Politiker, die im Krieg für ihr Vaterland sterben müssen. Sie haben nämlich die finanziellen Mittel, um sich aus dem Staub zu machen oder irgendwie andersweitig sich vom Kriegsgeschehen zu schützen. An die Front müssen dann oder in der Rüstungsindustrie die Armen und die Arbeitslosen ackern. Und daran sieht man dann wieder, dass eine Kriegsgefahr, die angeblich allen gleichermaßen droht, sich als Klassenfrage entpuppt. Nämlich dann, wenn es hart auf hart kommt, spätestens wird man sehen, wer sozusagen dann hinhalten muss und wer sich aus dem Staub machen kann. Ich habe jetzt nicht so richtig rausgehört, ob du dann mein Take für nicht so also für nicht wahrscheinlich hältst, also das und oder ob du jetzt sozusagen dagegen sagst, nee, es hat vor allen Dingen innenpolitische Gründe oder ob das jetzt beides ineinander greift. Sag nochmal, inwiefern würdest du das interpretieren, die Aufrüstungsbemühungen? Na, also schon, die USA ziehen sich real zurück und um diese Drohung aufrechterhalten zu können, also das, also die USA funktionieren, ist ja ganz klar, wir sind so groß, uns kann niemand angreifen, weil wir würden sozusagen auf jeder Ebene gewinnen. Es wäre völlig aussichtslos, weil wir so stark aufgerüstet sind, dass da kein Land der Welt mithalten könnte. Und um ein ähnliches Drohpotenzial aufzubauen und dann sozusagen diktieren zu können, wie bestimmte Handelswege, wie bestimmte Abkommen und so weiter und so fort zu sein haben, mit der Befürchtung, dass die Amerikaner das nicht mehr für Europa, Nordamerika, Japan, Südkorea machen, schaffen die sich selbst diese Kapazitäten, die sie sich vorher sparen konnten, weil sozusagen der ursprüngliche Deal halt war, ihr akzeptiert die USA als Hegemon und schwimmt in unserem Fahrwasser. Dafür sichern wir die die wirtschaftliche Weltordnung nicht nur zu unserem, sondern auch zu euren Gunsten. Und dadurch, dass die USA das einfach nicht mehr schaffen, müssen sie sich aus bestimmten Bereichen zurückziehen. Und das heißt, wenn man weiterhin diese Vorteile genießen will, muss man auch selber aufrüsten. Weil ich sehe das komplett wie du. Ich glaube auch, dass die NATO ein Vielfaches an Kapazitäten im Vergleich zu Russland hat. Mhm. Man könnte jetzt auch einfach sagen, also die Russland schafft ja nicht mal die Ukraine. Mit dem bisschen, was da an Rüstungsgütern hingeliefert wird. Wie realistisch soll es jetzt sein, dass sie jetzt irgendwie Litauen angreifen und sich dann mit der NATO anlegen? Also das halte ich ja, also diese Erzählung ist vollkommen blödsinnig, würde ich sagen. Ja, also wenn man mit der Ukraine nicht fertig wird, dann Westeuropa angreifen zu wollen, das ist doch Quatsch. Also ganz offensichtlich. So. Es geht also gar nicht darum, wirklich einen Ausgleich irgendwie, was man uns erzählt, zu bekommen, sondern einfach so eine Bedrohung aufzubauen, dass einfach niemand mehr auch nur darüber nachdenkt, ob er es militärisch schaffen könnte oder nicht. Und ansonsten wäre es ja auch aus einer, also ansonsten fehlt mir halt auch so ein bisschen die Erklärung dafür, weil es ja komplett unlogisch wäre eigentlich. Mm-hmm. Ne? Also irgendeinen Grund muss es geben, dass sie glauben, das muss man jetzt machen, weil ansonsten wäre es ja eigentlich tatsächlich verschwendetes Geld und ich glaube auch, dass durchaus nicht alle so blöd sind zu denken, dass wenn man halt irgendwie unproduktive Destruktionskraft kauft, dass es wirklich irgendwie der Wirtschaft nutzt. Also das wäre ja dann schon sehr... Ja, also ich halte diese Erklärung auf jeden Fall für plausibel. Also es wird ja auch viel von dieser sogenannten strategischen Autonomie gesprochen, der EU gegenüber den USA. Das impliziert aber auch militärische Autonomie, also manche Jobs, die werden auf absehbarer Zeit nicht mehr die Amis erledigen. Sie können es entweder nicht oder wollen es nicht. Im Moment ist es, glaube ich, auch viel Wollen dabei. Also eben im Sinne von Make America Great Again. Also wir machen jetzt wir sind jetzt auf unsere eigenen Interessen bedacht. Das merkt man auch bei Trump immer wieder. Wir haben jetzt haben uns jetzt so ein hohes Leistungsbilanzdefizit verpasst und deswegen machen wir jetzt Zölle und Deutschland soll mal aufhören, seine ganzen Autos in die USA zu exportieren. Wir wollen wieder groß werden. Ähnlich ist es, denke ich, auch im militärischen Sinne. Und ja, es wird, denke ich, auch auf lange Zeit eher darauf hinauslaufen, dass sie die Pazifikregion noch weiter stärken werden. China ist halt einfach, was so die sozioökonomische Entwicklung anbelangt, viel progressiver im Moment als die europäischen Staaten, als Deutschland allen voran. Und da sehen die dadurch natürlich eine viel größere Gefahr von ausgehen, auch vor allem im wirtschaftlichen Sinne, dass sie eben da ihre Kapazitäten hin verlagern werden. Und das schafft eben dieses Vakuum, das die europäischen Staaten eben mit dieser strategischen Autonomie versuchen zu füllen. Und ja, genau. Ich denke, so ein bisschen sieht man das auch anhand dessen, wo investiert wird, ne? Also nämlich in Führungsfähigkeit. Also gerade die Bundesrepublik Deutschland investiert, also formuliert ganz klar den Anspruch, jetzt nicht mehr nur ökonomisch der Platzhirsch in Europa zu sein, sondern auch militärisch. Und investiert in Fähigkeiten, die vorher nur die USA hatten. Und da reden wir von so Transportfähigkeiten im größeren Stil, dass man sozusagen Truppen schnell hin und her verschieben kann. Die Einrichtung dieser mittleren Kräfte, also sozusagen statt, es gibt bei der Bundeswehr leichte, mittlere und schwere Kräfte, schwere Kettenfahrzeuge, leichte halt, was weiß ich, Fallschirmjäger oder sowas. Und die mittleren, also vor allen Dingen auf Radpanzer, damit man die schnell verlegen kann. Und strategisch schnell in der Lage ist, auf bestimmte Situationen zu reagieren. Und aber auch so Kommunikationstechnik und so. Also das sind Schwerpunkte des Sondervermögens gewesen, das da jetzt investiert wird. Und da will eben Deutschland jetzt auch wieder zurück dazu, militärische Führungskraft zu sein. Natürlich jetzt nicht gegen die Amerikaner, sondern ist so eine Doppelstrategie, würde ich sagen, ne? Also man ist ja gleichzeitig auch ganz froh, dass die Amerikaner sich da im Pazifik drum kümmern, weil das wäre dann auch einfach unrealistisch für Europa. Gut, aber kommen wir vielleicht nochmal zu der Erzählung, dass Rüstungsausgaben positive Effekte für die Wirtschaft haben. Also der Bundesverteidigungsminister Pistorius von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands betont das ja regelmäßig, dass es positive Effekte von Rüstungsausgaben für Industrie und Beschäftigung geben würde. Aber welche Effekte sind eigentlich wirklich zu erwarten? So ein bisschen haben wir es schon angeteased, aber vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich werde ja nicht allzu optimistisch sein bei diesem Hintergrund, diesen theoretischen Hintergrund auch, der sich sowohl mit Marx als auch mit Keynes irgendwie begründen lässt. Aber ich denke, da bin ich auch nicht besonders alleine. Also es gibt zwar Wirtschaftsforschungsinstitute, wie zum Beispiel das Kieler Institut für Weltwirtschaft, die erhoffen sich schon, dass irgendwie so ein ja olivgrünes Wirtschaftswunder, hat es mein Redakteur genannt, da irgendwie durch die Aufrüstung zustande kommt. Aber wenn man sich diese Zahlen anguckt und da gibt es viele Studien zu, leider wenig in Bezug auf Deutschland, weil Deutschland hält da die ganzen Daten unter Verschluss, ist ja klar, aus welchen Gründen, irgendwie sogenannten sicherheitstechnischen Gründen. Aber international kommt man nicht höher als 1,5 bei einem Fiskalmultiplikator. Also 1 Euro mehr für Rüstung schafft vielleicht 1,5 mehr Wirtschaftswachstum in Euros. Und für Deutschland sind die Prognosen noch pessimistischer. Da sagt zum Beispiel der Ökonom Tom Krebs, dass ein zusätzlicher Euro für militärische Ausgaben bestenfalls 50 Cent zusätzliche Produktion erzeugt. Möglicherweise auch überhaupt nicht. So, und der Hintergrund davon ist, dass die deutsche Rüstungsindustrie im Moment sehr ausgelastet ist. Also sie hat sehr viele Aufträge und kann die alle gar nicht bearbeiten. So, was passiert dann, wenn man ausgelastet ist? Man muss natürlich wer anderes produzieren und das wird dann im Ausland gemacht, also bei verbündeten Partnern. Das ist vor allem die USA. Und wenn dann da produziert wird, dann steigert es dort das Bruttoinlandsprodukt. Das geht nicht in die deutsche Statistik ein. So, und dann könnte man natürlich wieder darüber diskutieren, inwiefern das halt ein BIP-Zuwachs ist der zivilen Gebrauchswirtschaft. Ne? Aber es ist erstmal eine. So. Und das wirkt sich dann positiv eben auf die Wertschöpfung im Ausland aus und nicht auf die heimische. Und dann ist es wie bei vielen Großkapitalien so, dass im Wirtschaftsbereich, der sich mit Militärproduktion befasst, das Monopolkapital dominiert. Also man hat einige große Marktplayer, also man hat ThyssenKrupp und noch ein paar andere, die da den Ton angeben und die können dementsprechend auch Preise diktieren, weil sie keine Konkurrenten haben, die halt diese Preise unterbieten könnten. So. Und deswegen, wenn wir dann Zusatzausgaben tätigen, würde das halt vor allem die Preise erhöhen, so sagt zumindest der Tom Krebs, und weniger die Produktion. Weil erstens, Monopole setzen halt die Preise und zweitens fließt es halt vor allem diese Mittel ins Ausland. Im Umkehrschluss, was wären dann die Bedingungen, die man bräuchte, um tatsächlich 1,5 Euro aus einem investierten Euro zu machen? Müsste man dann eine komplette neue Rüstungsindustrie aufbauen und einen neuen Wirtschaftssektor aufbauen und das würde dann irgendwie... Ja, das ist, man sagt ja dann im Grunde, es gibt ja dann diese Frage, ich habe jetzt ja von kurzfristigen Effekten vor allem gesprochen. Manche sagen dann, okay, das wird mittel- bis langfristig dann schon seine Auswirkungen haben. Also wenn dann die Kapazitäten quasi entsprechend der Nachfrage mitgewachsen sind, dann wird irgendwann da auch mehr die Wertschöpfung hochgehen im Inland, wird weniger Aufträge ins Ausland gehen und dementsprechend ja das BIP steigern. Nur wie gesagt, das BIP ist ja keine Größe, die jetzt was über den gesellschaftlichen Wohlstand im Sinne von Gebrauchswerten aussagt. Also daran kann ich ja nicht schlecht messen, wie gut es der Gesellschaft geht. Das ist einfach nur ein Warenwert, der da produziert wird. Also es geht um Preise und nicht um den Nutzen, den etwas für eine Gesellschaft hat. Von daher es ist für solche Fragen der falsche Indikator. Da müssen wir über Lebenszufriedenheit und so welche Geschichten sprechen, wenn wir so etwas messen wollen. Ne? Aber ja, genau, das tut sowieso keiner. Man hat ja in gewisser Weise schon das BIP als Leitindikator überall erklärt und dafür eignet es sich dann auch nicht immer ganz gut. Im Pre-Talk gibt es manchmal irgendwie auch diese Überlegung, ist, ob das Wirtschaftswachstum es doch wirklich glücklich macht und ob wir nicht irgendwie so ein Glücks-BIP oder sowas in die Richtung brauchen. Das klassische Beispiel ist ja immer so ein bisschen, wenn es viele Verkehrsunfälle gibt und viel irgendwie geschrottet wird, nachgekauft, repariert werden muss, also offensichtlich Leute sehr unzufrieden sind, Dinge kaputt gegangen sind, vielleicht sogar Menschen gestorben sind, dann steigt das BIP. Also wenn möglichst viel sinnlos kaputt gemacht wird, kann man auch viel reparieren und dann ist alles tutti frutti. Aber am Ende des Tages hat man irgendwie nicht mehr Reichtum in materieller Form, sondern eben, ja, Schrott, der ersetzt werden muss. Die Links-Keynesianerin Joan Robinson nennt diese Idee von Rüstungsausgaben, die den Reichtum und die Beschäftigung steigern, auch Bastard-Keynesianismus. Vielleicht kannst du mal erklären, was sie damit meint und inwiefern das irgendwie mit Keynes nichts zu tun hat. Naja, also ein bisschen was hat es ja damit zu tun, aber es steht ja noch in dem Wort, steht ja noch Keynesianismus ja drin, ne? Also es kommt ja auch nicht von ungefähr. Man versucht halt die Konjunktur darüber zu steigern, zu steuern und das zur Belebung irgendwie der Wirtschaft, für Beschäftigung, für Einkommen und so weiter zu benutzen. Aber das ist ja nicht, worum es eigentlich Keynes geht. Also die Theorie wird im Sinne dessen entstellt, denn was das gesellschaftspolitisch bedeutet, das gerät vollkommen aus dem Blick. Wenn es um die keynesianische Wirtschaftspolitik geht, dann ist ja ein Ansatz eigentlich immer sehr zentral, nämlich der Konsum, den Konsum zu beleben, um damit Beschäftigung zu schaffen und Wohlstand zu steigern, dass die Leute zusätzliches Einkommen haben, mit diesem Geld in die Läden gehen, dort was kaufen, dann können die Unternehmen mehr absetzen, werden mehr Menschen einstellen, dadurch steigt die Beschäftigung und auch der Wohlstand. So, aber dadurch, dass man eben versucht gerade dieses zentrale Moment, also die Steuerung über die Nachfrage auszuhebeln im Keynesianismus und diese Nachfrage halt einseitig auf Rüstungsausgaben reduziert, widerspricht es eigentlich diesem Geist von einem keynesianischen Konjunkturprogramm. Und ja, wir hatten das bereits mit dem Zweiten Weltkrieg kurz angesprochen, deswegen müssen wir es jetzt nicht nochmal machen, aber da hat man eben auch gesehen, im Sinne von dieser Kriegsrendite, Sparen, Anleihen kaufen und so weiter, um dann den Konsum zu drosseln und dementsprechend halt dagegen zu arbeiten. Ne? Also bei Keynes geht es eben darum, nicht nur das produziert wird, sondern auch vor allem, was produziert wird und welchen Nutzen das hat und so weiter. Und der Nutzen von Militärausgaben besteht ja politisch vor allen Dingen irgendwie in seiner geostrategischen Funktion, aber nicht unbedingt in der zivilgesellschaftlichen. Also man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, Rüstungsausgaben sind komplett nutzlos, weil ein Gebrauchswert hat ja irgendwie jedes Ding erstmal. Ne? Der Gebrauchswert liegt dann halt vor allen Dingen entweder bei der Abschreckung oder bei der militärischen Expansion und so weiter. Das hat nur wenig mit dem alltäglichen Leben zu tun, was eben Keynes im Sinn hatte. Deswegen gibt es ja auch so Diskussionen, dass irgendwie nicht als Produktion, sondern als Destruktionsgut zu begreifen. Mhm. Gut. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt geklärt, okay, Aufrüstung ist keine Investition im ökonomischen Sinne. Allerdings, seit der Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gelten Waffen als Investitionsgüter. Wie kam es denn dazu und was hältst du davon? Vielleicht kannst du auch kurz mal ein paar Worte dazu sagen, was die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung überhaupt ist. Gut, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung umfasst eigentlich alle Indikatoren, die eben bestimmt für eine Volkswirtschaft sind. Also Löhne, Produktivität, Arbeitslosenquote, aber auch Vermögensverteilung. Das sind alles Makroindikatoren. Also wir schauen uns die Gesellschaft als großes Ganzes an und dann schauen wir statistische Verteilungen an und wie sich diese Verteilungen entwickeln. Eine Volkswirtschaft ist ja dynamisch und daher ändern die sich auch immer wieder. Also das Bruttoinlandsprodukt steigt und sinkt, Preise verändern sich und so weiter. Und das versucht man sich halt dann mit der Bezugnahme auf bestimmte Theorien zu erklären. Wieso steigt die Wirtschaftsleistung? Was muss da geschehen, damit das passiert? Wie kommen Preise zustande? Wir haben jetzt gesehen, okay, die Preise sind explodiert während Corona, kurzfristig nicht während Corona. Ende Corona, Anfang Energiekrise. So, was ist dafür verantwortlich? Okay, ich habe es jetzt schon angeteasert. Es ging vor allen Dingen um Energie und dabei auch sehr wichtig kurzfristige Monopolbildung, wie auch immer. Das sind Fragen, womit man sich dann beschäftigt. Und 2014 hat man eben diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung revidiert und hat dann militärische Güter in sie aufgenommen als Investition. Davor wurden sie nur als Konsumausgaben gelistet. Das Neue war, dass sie jetzt nicht mehr einen ökonomischen Investitionsbegriff angelegt haben, sondern explizit einen politischen. Denn sie wurden als Investition in die Sicherheit des Landes angesehen. Vorher waren Investitionen eben noch stärker ökonomisch konnotiert. Also für Güter, die einen langfristigen Nutzen schaffen, das bedeutet, und es ist halt recht streng definiert, von mehr als einem Jahr. Also sowas wie Personalkosten fließen da nicht ein, weil das laufende Posten im Haushalt sind. Aber wenn ich jetzt einen neuen Kran für eine Baustelle kaufe, dann ist es wieder eine Investition, weil es dieser Kran nicht nur ein Jahr verwendet wird, sondern höchstwahrscheinlich 15 oder wie auch immer, wie viele Jahre. Und in dem Sinne seien eben auch Rüstungsgüter erforderlich, um langfristig Stabilität zu schaffen, um Sicherheit herzustellen, um abzuschrecken und so weiter. Aber ich finde, diese Argumentation ist nicht besonders eindeutig, weil es ist nicht klar, was geschieht, wenn man aufrüstet. Das kann klar dafür benutzt werden, um einen Angriffskrieg zu führen. Das ist irgendwie das Offensichtlichste. Da ist klar, okay, da geht es nicht unbedingt nur um Sicherheit, sondern auch um territoriale Expansion. Und das ist eben auch immer mit Unsicherheit für die eigene Bevölkerung, für die Leute, die im Krieg kämpfen müssen, verbunden. Und aber auch das Argument, dass man aufrüstet, um abzuschrecken, ist vielleicht ein bisschen brüchig, denn zusätzliche Militärausgaben können auch als Provokation angesehen werden für den Feind und dementsprechend einen Präventivschlag provozieren. Also man rüstet auf und dann kommt der andere einfach weg und zerstört dann halt diese Anlagen. Wir sehen es zum Beispiel bei dem Iran, der hat nicht mehr gesagt, dass er irgendwie aufrüstet. Er hat immer gesagt, dass er für zivile Zwecke die Atomkraft benutzt. Trotzdem hat Israel halt den Iran angegriffen und diese Atomanlagen zerstört. So. Und dann ist eben ja die Frage, inwieweit es Sicherheit schafft. Also es ist wirklich ein so eine pauschale Argumentation, die kann man so nicht durchgehen lassen. Also es kann Sicherheit schaffen, muss es aber nicht. Und was aber relativ sicher ist, was ja Sicherheit schafft, ist Diplomatie, ne? Also wenn man diplomatisch an die internationalen Beziehungen herangeht, dann wird das in den seltensten Fällen als Provokation ausgelegt, sondern schafft eher noch Stabilität und ja, man hat es ja auch geschafft, durch Diplomatie abzurüsten. Ne? Also das war ja lange Zeit irgendwie Konsens, dass man Atomwaffen, Sperrverträge und so weiter braucht, um die internationale Ordnung ja zu stabilisieren. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so das Thema. Und genau, jetzt, wie wir an der Revision der VGR sehen, wird Aufrüstung explizit als Investition in die Sicherheit des Landes begriffen. Ja, man sprach ja dann auch immer von der Friedensdividende, also durchaus sozusagen von positiven ökonomischen Effekten dafür, dass man eben nicht einen Haufen Blech in die Rüstung verarbeitet, sondern dass man das eben anderweitig nutzen könnte, dass das vielleicht tatsächlich sogar Einkommen, Wohlstand und Wohlfahrt steigern konnte. Ja. Für welche ökonomischen Alternativen müsste denn jetzt die politische Linke aus deiner Sicht streiten, also statt Priorisierung von Militär und Kriegstüchtigkeit? Und vielleicht auch gar nicht ganz so unwichtig, was müsste denn eigentlich passieren, damit sich dann auch politische Mehrheiten dafür finden? Ja, das ist natürlich immer eine gute Frage, wenn es die politische Praxis anbelangt. Wir haben jetzt viel über Theorie gesprochen. Ich würde, glaube ich, erstmal eine kleine Einschätzung geben und dann können wir vielleicht nochmal darüber sprechen, was man machen kann. Also die Antikriegsbewegung, da müssen wir uns nichts vormachen, die ist heute sehr schwach und sehr veraltet. Und veraltet ist sie auch nur, weil sie schwach ist, weil eben keine neuen Leute mehr nachkommen. Heute interessieren sich junge Leute zwar zunehmend für sozialpolitische Anliegen, das muss man nach der letzten Bundestagswahl festhalten, aber weniger für Friedenspolitik. Man hat gesehen, dass die Linkspartei einen ziemlichen Aufstieg bei jungen Leuten gemacht hat. Insbesondere bei dem studentisch-urbanen Milieu, würde ich es jetzt nennen, hat sie an Gunst gewonnen. Und das eben auch, weil sie soziale Themen adressiert hat. Also die hat einen Wahlkampf gemacht, der auf soziale Themen aus ist. Und dafür wurde sie gewählt. Aber schaut man sich diese Wählergruppe an, sind diese Menschen erstaunlich häufig für Aufrüstung, Wehrpflicht und für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, zum Beispiel die an die Ukraine. Also die Leute, die quasi sich heute als links bezeichnen, vergessen oftmals eben diese Friedensfrage und haben eben eine andere Konnotation dieses Begriffes. Und das ist kritisch, weil wenn eine zunehmende Militarisierung der Gesellschaft stattfindet, wird eben auch der Sozialpolitik, die diesen Menschen eigentlich so wichtig ist, der Boden entzogen. Damit meine ich nicht Geld, weil Geld ist genug da durch dieses 1%, ab dem eben 1% des BIP, ab dem Schulden für Rüstung in unbeschränkter Höhe aufgenommen werden können. Ich meine damit die personellen Ressourcen. Also die Leute, die eigentlich in Schulen, Kindertagesstätten oder Pflegeheimen arbeiten, werden abgezogen, um dann eben Gewehre und Panzer zu bauen oder an der Grenze in Uniform zu patrouillieren. So, also oder werden halt dafür ausgebildet. Ne? Also das, was wir eigentlich als sinnvolle soziale Tätigkeiten definieren und wo es viel zu tun gibt, das wird halt untergraben vom Rüstungssektor. Das ist ein Zielkonflikt. Ein Zielkonflikt, man kann eine Arbeitskraft nur da oder dort einsetzen und da finde ich, die junge Generation sollte sich darüber klar werden, dass halt nicht alles gleichzeitig möglich ist. Also, dass wir nicht gleichzeitig aufrüsten können und irgendwie soziale Standards erhalten können oder ausbauen. Das sind zwei Zielkonflikte, die sich so nicht, oder ein Zielkonflikt zwischen zwei Polen, der sich nicht so einfach vereinbaren lässt. Na, vor allen Dingen ja, bei den ganzen 8,8%, die Linke jetzt bekommen hat bei der letzten Wahl, die gesellschaftliche Mehrheit, also das politische Zentrum, hat diese Investitionen in Bildung, Infrastruktur und so weiter und so fort ja gar nicht vor. Also Infrastruktur schon, aber nur um Brücken panzertauglich zu machen. Also es ist dann ja auch eine Begründung für diese Diskussion, ist ja auch berechtigt, ne? So ein Panzer ist recht schwer und wird ja auch nicht immer leichter. Mit den neuen technischen Ausführungen muss man die Brücken halt ein bisschen stabilisieren und auch noch ein paar Bahngleise gen Osten legen, damit da auch alle pünktlich ankommen, wenn es losgeht. Sonst erleben wir ja gerade eher, also es wird ja nicht Schulden aufgenommen, so wie man könnte, sondern 1% und darüber hinaus. Die Zinsen werden aber schon aus dem regulären Bundeshaushalt zu zahlen sein. Und das bedeutet erstmal, dass sich der Verteilungsspielraum da verkleinert. Plus, jetzt wird ja noch entsprechende Politik fürs Kapital gemacht mit dem Investitionsbooster und so weiter und so fort, dass eben genau Länder und Kommunen, die genau sowas wie Kita-Bildung bereitstellen müssten, genau weniger Geld zur Verfügung haben, um das tun zu können. Und durch die Schuldenbremse auch gar nicht in der Lage sind, irgendwie da irgendwas auszugleichen. Also das politische Zentrum rüstet auf, erzählt was von Kanonen statt Butter, also wortwörtlich sozusagen, diese Formel aus dem Nationalsozialismus aufgegriffen und entlastet nebenbei das Kapital. Also das ist ja die Realität, die wir, mit der wir es hier zu tun haben. Und wenn man jetzt so nochmal zurückspringt zu meiner These, warum das Ganze, dann ja auch klar sozusagen mit dem perspektivischen Interesse bessere Verwertungsbedingungen für genau dieses Kapital zu schaffen. Und da ist das, sind die jungen Menschen, die du angesprochen hast, ja eigentlich nur das Arbeitskräftereservoir und als alles weitere nicht wichtig. So, gerade politisch sollen sie wirklich möglichst handsam bleiben und so einem, ich sag mal, so einem verkürzten Antiimperialismus anhängen, wie wir im Ukraine-Krieg ihn jetzt gerade sehen, ne? Also irgendwie, Ukraine müsste sich verteidigen und das Ganze drumherum, dieser Doppelcharakter diesen Krieges, der wird total ausgeblendet und die Aggressionen sozusagen werden da sehr einseitig gesehen und nicht irgendwie im System des Imperialismus an sich. Gut. Ja, es ist in erster Linie immer eine geopolitische Frage, würde ich sagen. Ist man pro Westen oder ist man gegen Westen? Also es werden keine sozialen Fragen gestellt, erst recht keine Klassenfragen, sondern wenn man sich mit der Ukraine solidarisiert, dann ist man auf der guten Seite. Wenn man sich mit Israel solidarisiert, auch. Bei Israel muss ich sagen, das bröckelt. Also da ist der Zuspruch nicht mal so groß, aber in die ähnliche Richtung geht es. Also es werden eben diese Grundsatzfragen von Krieg und Frieden und wer profitiert, wer leidet und so weiter nicht gestellt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, das stärker in die Diskussion einzubringen. Also weniger weg von nationaler Kriegseuphorie und den Wert der Westen verteidigen und so weiter, sondern einfach zu fragen, so bringt es uns was, wem bringt es was und wie können wir mehr für uns haben? Ja, das würde ich auch so einschätzen, dass die gerade in der Nahostkonflikt da die, also es ist einfach auch, weil die, diese Lüge nicht aufrechtzuerhalten ist. Also ja. Da sozusagen kann man schwer behaupten, dass sich Israel gerade verteidigt. Man sieht es ja überall. Also der Krieg ist ja sehr gut dokumentiert. Ja, deshalb. Also Ukraine-Krieg, da kommt niemand an die Front. Da werden Reporter systematisch weggehalten. Aber in Gaza ist das nicht so möglich. Ja, vielen Dank, Berthold, dass du in der Kommunistenkneipe warst und vielleicht ja demnächst nochmal wieder und bis zum nächsten Mal. Ich war gerne da, dankeschön. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.